Also mit einem Glas bin ich noch nie zur Kanzel gegangen, aber mich hat irgendwie so ein Reizhusten beschäftigt und eine freundliche Hand hat mir schon was zu trinken gegeben und das Hustenbonbon ist auch schon jetzt weg und ich denke, der Husten, der wird dann auch weg sein, sodass ich also gut über die Runden komme. Schön, dass ich wieder bei euch sein kann. Auch mal schön, so die Gemeinde in einer anderen Form sitzen zu sehen. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Eine Jugendgruppe entschloss sich im Hochsommer zu einer Tageswanderung durch die Alpen. Froh und unternehmungslustig brach man auf, ein 2000er sollte erstiegen werden. Nach flottem Start in der kühlen Morgenfrische wurde es gegen Mittag richtig warm und heiß. Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel. Die mitgebrachten Wasserflaschen waren schnell ausgetrunken, die Stimmung danach sehr gedämpft. Keiner sagte mehr ein Wort. Der Durst machte sich derart unangenehm bemerkbar, dass der Gang schleppend wurde, die Köpfe sich senkten. Nichts wurde so herbeigewünscht wie ein Glas Wasser. Plötzlich hörte man das Geräusch einer sprudelnden Quelle. Da kam ruckartige Bewegung in die Gruppe und jeder beugte die Knie, um mit den Händen Wasser zu schöpfen oder direkt aus dem Wasserlauf zu trinken. Nachdem alle das köstliche Nass reichlich genossen hatten, konnte der Rest des Weges gut bewältigt werden. Im Gespräch hinterher bestätigten alle, wie belebend dies Quellwasser gewesen sei und ihnen das Wasser noch nie so gut geschmeckt habe. Die Jugendlichen hatten erfahren, wie erfrischend das reine, kühle Quellwasser war, wie gut es dem erschöpften Körper und der ermüdeten Seele tat. Der heftige Durst war gelöscht und neue Kraft erwachte. Und dann am Gipfelkreuz ausruhen und noch einmal von der Quelle, man hatte sich inzwischen die leer getrunkenen Flaschen wieder gefüllt, trinken zu können. Welch ein großartiges Gefühl. Und dazu noch der wunderbare Panoramablick von oben. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Jahreslosung für 2018 ist dem vorletzten Kapitel der Offenbarung entnommen. Im letzten Buch der Bibel gewährt uns der Seher Johannes auch einen Panoramablick. Eine großartige Aussicht auf das himmlische Jerusalem. Ich glaube, dass die Offenbarung nicht unbedingt ein Reiseführer durch die Endzeit ist, sicherlich auch ein bisschen, sondern vor allen Dingen erstmal ein Trostbuch für die damaligen bedrängten Christen. Die ersten Adressaten waren ja bekanntlich die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Gegen Ende und zu Beginn des zweiten Jahrhunderts nach Christus waren gerade diese Gemeinden durch Irrlehren von innen und durch Repressalien von außen bedroht. Unter Kaiser Domitian, der von 81 bis 96 nach Christus lebte und sich Herr und Gott nennen ließ, kam es zu den ersten Verfolgungen von Christen, weil diese den Kaiserkult verweigerten. Ähnliches geschah dann auch unter seinen Nachfolgern. Man nimmt deshalb an, dass die Abfassung der Offenbarung irgendwann zwischen 90 und 140 nach Christus liegt. In Offenbarung 21 berichtet der Seher Johannes von einer Vision. Gegenstand dieser Vision sind der neue Himmel und die neue Erde, die Gott am Ende der Zeit schaffen wird. Als Mittelpunkt der Welt Gottes sieht Johannes ein neues Jerusalem vom Himmel herabkommen. Es ist der Ort, an dem Gott die neue Welt schaffen will, wo die Menschen drin wohnen sollen. Dort herrschen im wahrsten Sinne paradiesische Zustände. Alle Tränen werden abgewischt und es gilt kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr. Gott macht im wahrsten Sinne des Wortes alles neu. Dafür steht denn auch das Bild mit dem Durstigen, der umsonst trinken darf. Die Hoffnung, dass Gott am Ende den Lebensdurst der Menschen stillt, gibt ihnen Kraft, auf den Durststrecken des Lebens nicht aufzugeben. Und das waren damals richtige Durststrecken. Nicht aufzugeben, sondern zu überwinden und die Wüstenzeiten des Lebens durchzustehen. Die Zielaussage lautet demnach, weil Gott bei uns ist und unseren Lebensdurst stillt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten, können wir auch in schwierigen Situationen die Hoffnung bewahren und vertrauensvoll unseren Weg gehen, in die Zukunft schauen. Wir brauchen nicht auf Kosten der anderen zu leben, denn wir sind alles Brüder und Schwestern. Dabei ist das Wasser wichtig. Wir brauchen es zum Leben. Leben gibt es bekanntlich ja nur, weil es Wasser gibt. Wenn kein Wasser da ist, kann auch kein Leben existieren. Wenn Gott uns mit der Jahreslosung für 2018 verspricht, dass wir unseren Durst an der Quelle des lebendigen Wassers stillen dürfen und das umsonst, dann ist das ein großartiges Geschenk und eine großartige, tolle Verheißung. Bei allem Geheimnisvollen bergen die Worte der Offenbarung zutiefst menschliche Sehnsüchte. Johannes spannt einen Bogen von den ersten bis zur letzten Seiten der Bibel. Dazwischen liegt die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Eine Heilsgeschichte, deren Anfang und Ziel in Gott selbst begründet liegt. Er allein ist der Garant dafür, dass die Geschichte aller, die sein Wort hören und bewahren, auch meine persönliche Geschichte zu einem guten Ende kommt. Sein Wort ist zugleich auch immer Tat. So und nur so ist sein Angebot zu verstehen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wir wissen alle, was es heißt, durstig zu sein. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht. Trotzdem sterben jährlich über 3 Millionen Menschen. Kann man sich kaum vorstellen, alle 20 Sekunden ein Kind an unzureichender Wasserversorgung. Unvorstellbar. Noch unvorstellbarer wäre es allerdings, wenn Menschen in gefährdeten Regionen das Angebot frischen Wassers ablehnen würden. Die stehen doch Schlange mit ihren Krügen und Kanistern, weil sie durstig sind und ohne frisches Wasser nicht überleben können. Doch in unserer Jahreslosung geht es mehr als den Durst nach Wasser. Es geht um den Durst nach Leben in all seinen Facetten. Die Angebote, diesen Durst zu stillen, scheinen heutzutage unbegrenzt zu sein. Und die lassen wir uns auch was kosten. 130 Millionen sind Silvester erschossen, verballert worden. Die einen investieren alles in Karriere und Anerkennung, in Gesundheit, in die Erfüllung eines Lebenstraumes. Oder setzen alles auf Partnerschaft und Familie. Ich hatte in der letzten Woche ein Telefongespräch mit einem 25-jährigen Mann, hatte ihn 5 Jahre nicht gesehen, wir kamen wieder in Kontakt und er lud mich ein, ihn zu besuchen. Als wir einen Termin machten, da sagte ich, Mensch, du wohnst in Braunschweig, komm doch am Sonntag vorbei in die Karlstraße. Ja, sagte er, ich komme. Später fiel ihm dann ein, dass er an diesem Tag Geburtstag hatte, kann man ja ein bisschen Verständnis für haben. Und dann sagt er aber was dazu, was mich sehr bedenklich gestimmt hat. Der Sohn eines Diakons meinte, ja, du hast recht, ich muss mal wieder in den Gottesdienst, obwohl ich es im Leben schon wirtschaftlich sehr weit gebracht habe, merke ich doch immer mehr, dass mir das Wichtigste fehlt. Schließlich bin ich doch religiös erzogen worden. Merke, wenn man in der Garage geboren wird, dann ist man noch lange kein Auto. Er hatte Sehnsucht nach dem wahren Glück. Und das kriegt man nicht, wenn man zwei Betriebe am Laufen hat. Ein sinnerfülltes Glück, das hatte er nicht. Ich bleibe im Gespräch mit ihm. Andere suchen ihr Glück immer wieder in neue Beziehungen und rennen von Event zu Event, auch zu christlichen Veranstaltungen. Macht das eigentlich gar nicht zu sagen, jemand kennengelernt und dieser Mensch hat sich umfahren lassen. Passiert ja schon mal. Geht man in die Nachbargemeinde, kann man nichts gegen sagen. Aber wenn die Nachbargemeinde 160 Kilometer weit entfernt ist, eine Strecke, 160 hin und 160 zurück, kann ich nicht verstehen. Ein frommes Event, weil er so ein guter Prediger ist, muss ich auch nicht verstehen. Andere versuchen es mit einem alternativen Lebensstil bis hin zur Ekstase. Immer stärker wird die Esoterik, die neben der Seele natürlich in erster Linie erstmal das Geld haben will und die für Kinder überhaupt keinen Platz bietet. Viele streben nach scheinbar sinnvollem Leben, passiert unbewusst. Das merken wir spätestens dann, wenn die Quellen versiegen, aus denen wir schöpfen. Wenn dann mal wieder eine Benzinkrise kommt, dann muss man hier in eine Gemeinde gehen. Dann kann man nicht 160 Kilometer weit fahren. Das merken wir dann, wenn die Gesundheit wackelt, Beziehungen scheitern, Sicherheiten wegbrechen. Und dann regt sich die Frage, aus welcher Quelle lebe ich denn eigentlich? Gott will und er kann alleine unseren Durst nach Leben stillen. Stillen aus einer Quelle, die nie versiegt. Das Quellwasser sprudelt, ob wir daraus nun trinken oder nicht. Aber passen wir auf, beim Trinken durchschaut Jesus mich, so wie damals die Frau beim Wasserschöpfen am Jakobsbrunnen. Da legt er den Finger auf die wunden Punkte ihres Lebens, ihre vielen gescheiterten Beziehungen. Mit dieser harten Wahrheit konfrontiert er die Frau, aber er lässt sie nicht stehen, sondern macht ihr ein Angebot, das ihr Leben verändert. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, was ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Und dieses Wasser spült den Ballast ihres ganzen bisherigen Lebens weg. Gerade die vom Leben gezeichneten und Verletzten lädt Gott zur Quelle ein. Den Gescheiterten und den Bedürftigen, denen gilt das Angebot. Und das Wasser ist umsonst, ganz umsonst. Vielleicht ist das der Punkt, der mir mit meinem Leistungsdenken und Hang zum Perfektionismus widerstrebt. Beide machen auch vor meinem Glauben nicht Halt. Ich bin nicht gern bedürftig. Fehler und Versagen sind nicht vorgesehen. Die Bibel vergleicht uns immer mit einem Gefäß. Kein makelloses, kein glänzendes, kein goldenes, sondern ein irdenes. Genau das will Gott mit seinem lebendigen Wasser füllen. Erinnern wir uns daran, das Gefäß der Krippe war nicht makellos, da waren auch viele Astlöcher drin. Genau dahin legt er seinen Glanz in Form von Jesus Christus. Gott ließ die Rettung etwas kosten, nämlich seinen Sohn. Er hat alles bezahlt und beglichen. Das ewige Leben ist deshalb umsonst, aber für ihn nicht kostenlos. Es hat das Leben seines Sohnes gekostet. Wasser ist, und das wissen Bibelleser, mehr als nur H2O. Wie viel Wasser soll man täglich trinken? Darüber streiten sich die Gelehrten. Die einen sagen mindestens 3 Liter, andere halten das für übertrieben. Aber Flüssigkeit, das steht fest, braucht der Körper. Jeder weiß, was Durst ist. Und beim Wasser geht's ums Elementare. Darum, dass ich auf keinen Fall auf Wasser verzichten kann. Auf viele Genüsse kann ich zeitlebens Nein sagen oder nur eine gewisse Zeit. Kann sogar einer gewissen Zeit auf Brot verzichten, aber nicht auf Wasser. Selbst der Hungerkünstler muss trinken. Bekanntlich gibt es keine Durstkünstler, Hungerkünstler. Als Menschen kennen wir aber noch einen anderen Durst, der nichts mit Wasser und nichts mit Getränken zu tun hat. Dieser Durst kann aber genauso quälend sein. Es ist der Durst nach Leben, das brennende Verlangen danach. Und dieses Verlangen ist auch ganz elementar. Wer krank ist, will wieder gesund werden. Der Einsame will einem anderen Menschen begegnen. Der Schuldige will von seiner Schuld freigesprochen werden. Wer des Lebens überdrüssig ist, sucht einen, der ihm zuhört. Solcher Durst nach Hilfe und Trost, nach Glück und Erfüllung ist allgegenwärtig. Er ruft nach Menschen und hoffentlich auch nach Gott. Dein Durst führt dich zur Quelle. Lass noch nicht alles fertig gelöscht und gestillt sein. Lebendiges Wasser aus der Quelle ist dir versprochen. Keine abgestandene Brühe, kein gezuckertes Ersatzprodukt. Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Zu dieser Quelle waren wir im letzten Jahr und sind auch am ersten Sonntag in diesem Jahr unterwegs. In Dürrenzeit, oft mit vertrockneter Kehle. Aber genauso oft im gestillten Verlangen. Hier kriege ich etwas für mein Leben. Ein Bibelwort hat mich erreicht. Ein Händedruck hat mir Mut gemacht. Eine Fürbitte ist mir zu Herzen gegangen. Einer diakonischen Aufgabe stimme ich zu. Kindern wird ein Wort gegeben und ein Choral spricht mir aus der Seele. Umsonst, immer und jederzeit. Gott ist unser Durst nicht egal. Der körperliche Durst nicht und auch nicht der seelische. Er will unseren Lebensdurst stillen. Er tut dies umsonst. Wir brauchen nichts dafür zu tun oder zu leisten. Das Wasser des Lebens ist gratis. Können wir uns so von Gott beschenken lassen? Das Wasser des Lebens reicht für alle, denn Gott stillt unseren Durst aus der Quelle des Lebens. Und die ist unerschöpflich, weil Gott selbst die Quelle ist. Sie versiegt nicht. Und darum kommt auch niemand zu kurz. Und niemand muss versuchen, seinen Lebensdurst auf Kosten anderer zu stillen. Umsonst lebendiges Wasser. So lässt sich Gott durch den Seher Johannes vernehmen. Es geht um den Durst nach Leben in all seinen Facetten und Ausprägungen. Um das große Glück in der Liebe, um Anerkennung im Beruf, um die Karriere, der man viel zu opfern bereit ist, um Vergnügen und auch um Spaß. Nächste Woche ist hier ein Spielabend, auch eine tolle Sache. Immer schneller soll sich das Glücksrad drehen. Wechselnde Beziehungen sollen helfen, große Reisen, ferne Länder, Aufputschmittel, Drogen. Der Durst nach Leben ist riesig. Und dann irgendwann wird der Körper nicht mehr mitspielen, die Seele ist überfordert. Beziehungen scheitern, der Aufbau der Karriere misslingt, Quellen versiegen, aus denen wir schöpfen. Wenn wir gar entdecken, dass wir irgendwie am Leben vorbeigelebt haben, die Mitte verfehlt haben, was dann? Wie stillen wir die Sehnsucht nach Heil, nach Geborgenheit, nach inneren Frieden und Versöhnung? Womit ernähren wir unsere Seele? Wo suchen wir, wenn unsere Seele matt ist und ausgelaugt? Wenn wir spüren, wie fade unser Leben ist? Das wird manchmal immer schlimmer, wenn man älter wird. In der Jugend hat man noch nicht so den Blick dazu. Wenn unsere Seifenopern und unsere Vorabendserien im Fernsehen zum Halse heraushängen und die ständigen Exzesse der Filmschauspieler und mancher Politiker wir einfach nicht mehr sehen können. Wenn Sehnsucht uns erfüllt nach wahrem, nach heilem, nach heilendem Leben, wo suchen wir? Brot und Spiele? Futtern und Fernsehen? Da war doch noch was. Viel Essen sättigt die Seele noch lange nicht. Ob nicht hinter den ganzen Suchttendenzen unserer Zeit die Sehnsucht nach Heil und Geborgenheit, nach Frieden und Heimat, letztendlich nach Gott steht? Will dem Durstigen Wasser geben umsonst. Johannes durfte schon mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das zukünftige Himmelreich, das Gott denen verheißt, die sich an ihn halten und die in Christus ihren Heiland erkennen. Alles wird neu werden, alles wird neu. Klingt das nicht wie eine Vertröstung auf das Jenseits, das doch so weit entfernt ist? Nein, Jesus spricht uns das Lebenswasser schon hier zu. Wen da dürstet, der komme zu mir. So lädt er damals die Festgemeinde beim Laubhüttenfest ein. Er bietet seinen Zeitgenossen das Wasser des Lebens an. Er bietet sich an. Mit meinem Wort, so sagt er, habt ihr Nahrung, die wirklich satt macht. Das Wasser, das wirklich den Lebensdurst löscht. Denn dies Wasser stillt nicht nur kurzfristig, sondern das Wasser ist der himmlischen Quelle entnommen und strömt wieder zurück in die Ewigkeit. Dieses Wasser wird der Frau am Jakobsbrunnen zugesprochen. Quellwasser für die Ewigkeit. Leben wird ihr zugesagt und das nicht nur für kurzzeitige Bedürfnisse. Leben, das nicht scheitert an den Erfahrungen von Schuld und Verfehlung. Leben, das sich nicht in Gier verziert, weil man ja am Ende auf der Erde alles haben muss und doch alles verliert durch die Macht des Todes. Es ist das ewige Leben. Christus schenkt uns Leben aus seinem Leben, aus seiner Macht, aus seiner Auferstehung. Er hat dem Tode der Macht des Bösen Paroli geboten und den Teufel bezwungen in seinem Opfertod für uns. Darum dürfen wir unser Leben führen in dem Urvertrauen auf die Treue Gottes. Solches Leben wird uns zugesagt. Es ist uns ja schon zugesagt worden im Wasserbad der Taufe. Da ist das Lebenswasser über uns ausgeschüttet worden. Da hat Gott Ja gesagt zu unserem Leben. Da hat er uns mit sich verbunden. Du bist mein, ich bin dein. Alles, was ich erworben habe, das schenke ich dir. Hoffnung und Freude, Gewissheit und Zuversicht, Halt und Geborgenheit. Du musst nicht das große Flattern kriegen, wenn du an den Tod denkst, denn seine Macht ist bezwungen. Du musst deine Schuld nicht abstreiten oder verschieben oder damit andere belasten, weil deine Schuld vergeben wird vom ewigen Gott. Du musst dich nicht mehr fremd bestimmen lassen an Mächte, die Macht über dich ausüben wollen, weil du den kennst, der Macht über dich hat, wahre Macht, wahres Leben. Du musst auch nicht verzweifeln, wenn deine Biografie Brüche aufweist und du dich abgehängt fühlst, weil Christus dich wertvoll macht, ganz unabhängig von dem, was du vorweisen kannst an Leistung und an Gewinn. Denn was Gott uns anvertraut hat, das gibt er einfach so, sagte es schon ein paar Mal, ohne Gegenleistung geschenkt. Was hätten die Jugendlichen damals bei der Bergwanderung alles für eine Flasche Wasser hergegeben? Und dann durften sie das herrliche, kalte und klare Wasser trinken, so viel wie sie wollten, ganz umsonst. Komm zu mir, lädt Jesus uns ein. Wir sollen zu ihm kommen, ihn aufsuchen, sein Wort hören. Nicht so sehr über den Mund, das kommt dann gleich noch, sondern übers Ohr. Dass wir hören, was Gott uns zu sagen hat, dass wir uns einfinden in der Gemeinde, in den Gottesdiensten, sein Wort vernehmen. Und davon ist Jesus überzeugt. Wer das Wasser von ihm trinkt, der hat die Quelle entdeckt. Das Wort, was uns aufrichtet, uns neuen Lebensmut gibt. Dieser Mensch wird auch für die Umgebung erfrischend sein. Von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist wie bei einem römischen Schalenbrunnen. Zuerst wird die erste Schale voll oben, läuft es über in die zweite, dritte, bis es unten ankommt. So dürfen wir leben aus der Quelle göttlichen Wassers und weitergeben, was wir an Guten und Erfrischendem erlebt haben. Und eins kann ich euch garantieren, man wird es uns anmerken. Oder soll ich besser sagen, man soll es uns anmerken. Amen.